31. Kapitel. Die Schatzsuche. Flints Wegweiser. Jim, sagte Silver, als wir allein waren, wenn ich dein Leben gerettet habe, so hast du meins gerettet, und ich will das nicht vergessen. Ich sah, wie der Doktor winkte, du solltest ausreißen. Aus meiner Augenecke sah ich das, und ich sah, dass du Nein sagtest, und das war für mich so deutlich, als ob ich's hörte. Jim, das will ich dir gedenken. Es ist der erste Schimmer von Hoffnung, den ich gehabt habe, seitdem der Angriff fehlschlug, und das verdanke ich dir. Und nun, Jim, müssen wir auf die Schatzsuche gehen, noch dazu mit versiegelten Befehlen. Und die Geschichte gefällt mir ganz und gar nicht. Und du und ich, wir müssen fest zusammenhalten, sozusagen Rücken an Rücken. Und wir werden unseren Hals noch retten, trotz Glück und Schicksal. Gerade in diesem Augenblick rief einer von den Piraten beim Feuer uns zu, das Frühstück sei fertig, und bald saßen wir auf dem Sande bei Zwieback und gebratenem Pökelfleisch. Sie hatten ein Feuer angezündet, wobei sie einen ganzen Ochsen hätten braten können. Es war jetzt so heiß geworden, dass ich nur von der Windseite her mich dem Feuer nähern konnte, und auch das nur mit großer Vorsicht. In derselben verschwenderischen Weise hatten sie wohl dreimal mehr gekocht, als wir essen konnten, und einer von ihnen warf mit einem albernen Lachen das übrig gebliebene Essen in das Feuer, das hoch aufloderte, als der Speck hineinflog. Nie in meinem Leben sah ich Menschen, die so unbekümmert um den morgenden Tag waren. Von der Hand in den Mund, anders kann ich ihre Denkweise nicht bezeichnen. Sie waren wohl tapfer genug, um einen Strauß zu wagen, aber an der Art und Weise, wie sie die Nahrung vergeudeten und wie sie als Schildwachen schliefen, konnte ich deutlich genug sehen, dass sie gänzlich unfähig waren, auf einem längeren Feldzug durchzuhalten. Sogar Silver hatte kein Wort des Tadels für ihre Unvernunft. Er verzehrte ruhig sein Essen mit Captain Flint auf seiner Schulter. Dies überraschte mich sehr, denn mir dünkte, er hätte sich nie so verschmitzt benommen wie in diesem Augenblick. »Tja, Mate«, sagte er, »es ist ein Glück für euch, dass ihr Barbecue habt, dessen Kopf für euch denkt. Ich habe erreicht, was ich wollte. Freilich haben sie das Schiff. Wo sie es haben, das weiß ich noch nicht, aber wenn wir bloß erst den Schatz gefunden haben, brauchen wir nur die Insel abzustreifen, um das Schiff zu finden. Und dann, Mate, rechne ich so, da wir die Boote haben, so haben wir auch die Oberhand.« So redete er noch viel und kaute dabei mit beiden Backen den heißen Speck. So richtete er ihre Hoffnung und Zuversicht wieder auf und dabei zu gleicher Zeit, davon bin ich fest überzeugt, auch seine eigene. »Was nun unsere Geisel hier anbetrifft«, fuhr er fort, »so denke ich, das war wohl das letzte Wort, das er mit seinen Freunden gesprochen hat. Ich kriegte zu wissen, was ich wissen wollte, und ohne ihn wäre mir das nicht gelungen, aber das ist nun aus. Wenn wir auf die Schatzsuche gehen, werde ich ihn an eine Leine nehmen, denn wir sollten auf ihn aufpassen, wie wenn er von Gold wäre. Von wegen möglicher Zwischenfälle, versteht ihr? Bis wir alles haben. Sobald wir Schatz und Schiff haben und wieder auf See sind als lustige Kameraden, na, dann wollen wir mal über Herrn Hawkins sprechen und wollen ihm selbstverständlich seinen Anteil geben für all seine Freundlichkeit.« Es war kein Wunder, dass die Leute jetzt in guter Laune waren. Ich selber war furchtbar niedergeschlagen. Wenn der Plan, den Silver eben entwickelt hatte, sich als ausführbar erwies, dann würde er sich keinen Augenblick bedenken, danach zu handeln. Er war schon ein doppelter Verräter, der einen Fuß in jedem der beiden Lager hatte, und ohne Zweifel würde er Reichtum und Freiheit bei den Piraten der bloßen Rettung vor dem Galgen vorziehen, die das Höchste war, was er im besten Fall von uns zu hoffen hatte. Ja, und selbst wenn es so kam, dass er dem Doktor sein Wort halten musste, welche Gefahr lag auch dann noch vor uns? Wie würde es hergehen, wenn seine Leute ihren Verdacht bestätigt sähen, wenn er und ich um unser liebes Leben kämpfen müssten, er ein Krüppel und ich ein Knabe, gegen 5 starke und mutige Seeleute? Zu dieser doppelten Furcht kam noch das Geheimnis, das über dem Verhalten meiner Freunde ruhte. Ihre unerklärliche Aufgabe des Pfahlwerks, ihre noch unbegreiflichere Herausgabe der Karte und, das allerunbegreiflichste, des Doktors letztes Warnungswort an Silver. Macht euch auf Ben gefasst, wenn ihr den Schatz findet. Man wird mir daher gerne glauben, dass mir mein Frühstück nicht besonders gut schmeckte und dass ich mit einem unruhigen Herzen meinen Feinden, die mich gefangen hatten, auf ihrer Suche nach dem Schatz folgte. Wenn jemand da gewesen wäre, der uns hätte sehen können, so hätte er sich über unseren Anblick wohl gewundert. Alle in schmutzigen Seemannskleidern und alle außer mir bis an die Zähne bewaffnet. Silver hatte sich zwei Musketen umgehängt, eine vorn und eine hinten. Außerdem trug er an seinem Gürtel noch den breiten Entersäbel und in jeder Tasche seines breiten Rockes eine Pistole.